Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessaloniker in Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind Gott allezeit zu Dank verpflichtet um euretwillen, Brüder. So fordert es der Blick auf euren Glauben, der so gewaltig heranwächst, und die Fülle der Liebe, die sich bei euch in allseitigem Austausch bewährt, so dass wir selbst uns mit euch rühmen dürfen bei den Gemeinden Gottes über euer Dulden und Glauben unter allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr ertraget, zum Vorzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, nämlich dass ihr sollet gewürdigt werden des Reiches Gottes, für welches ihr eben leidet, wenn es anders gerecht ist vor Gott, das euren Drängern vergolten werde mit Drangsal, und euch den Bedrängten dagegen werde Erquickung samt uns, wenn sich der Herr Jesus offenbart vom Himmel her mit den Engeln seines Stabs in Feuerflammen, wenn er Vergeltung bringt über die, welche von Gott nichts wissen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht folgen, die werden ihren Lohn hinnehmen in ewigem Verderben vom Angesicht des Herrn und seiner majestätischen Gewalt, wenn er kommt sich zu verherrlichen an seinen Heiligen und bewundern zu lassen an allen Glaubenden, weil unser Zeugnis Glauben gefunden hat bei euch, an jenem Tage. Dazu beten wir auch allezeit für euch, damit euch unser Gott der Berufung wert mache und voll auswirke die Freude an allem Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, auf dass der Name unseres Herrn Jesus verherrlicht werde in euch und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.